Gedicht 30 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Heut Nacht seh ich durch Tränen nur dein Bild und war doch heiter, als ich tags dich sah. Machst du mich denn so traurig? Tu ich selber? So zwischen Jubelsang und Dankesfeier mag wohl der Priesterjüngling vorm Altar mit fühllos bleicher Stirn zu Boden stürzen. Seitdem du jetzt aus meinen Augen bist, hör deine Stimme, hör ich dein Gelübde, unsicher und verworren, gleich wie jener des Chores Amen im ohnmächt'gen Ohr. Geliebter, liebst du mich denn? Oder hab ich all diese Herrlichkeit im Traum gesehen und ward bewusstlos als zu starkes Licht das Strahlenbild, das sich mein Geist gemacht, noch mehr verklärte? Kommt das Licht mir wieder, wie jetzt die Tränen kommen, heiß und wirklich? Ende von Gedicht 30.